WDR 3 Hörspiel. Und dazu begrüßt Sie Dominik Josic. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Hörspiel am Samstagabend, in dem sich alles um die Liebe dreht. Diesen nicht greifbaren, aber trotzdem elementar wichtigen Bestandteil unseres Lebens. Die Autorin Maxi Obexer hat Geschichten rund um die Liebe gesammelt. Dabei haben ihr die Menschen von echten Gänsehauterfahrungen erzählt, aber es wurden auch unerfüllte Sehnsüchte und Ängste mit ihr geteilt. Stellvertretend dafür und eigentlich auch stellvertretend für uns alle hören Sie gleich 6 Figuren in kurzen Szenen, die von der schönsten und schwierigsten Sache der Welt erzählen. Gute Unterhaltung. Wenn wir lieben, von Maxi Obexer. Regie Gerrit Bohms. Komm! Anne durchzuckt eine Ahnung von dem, was ihr bevorsteht. Verzweifelt zerrt sie an den Fesseln, die aber nur noch tiefer in ihr Fleisch schneiden. Dann bemerkt sie den Schatten. Größer und größer zeichnet er sich vor ihr auf dem Lehmboden ab. Als sie sich umdreht, kann sie kaum fassen, was ihre Augen sehen. Ein weit geöffnetes Maul und eine riesige, schwarze, pelzige Pranke, die nach ihr greifen will. Annes Schrei durchdringt die Totenstille. Kong weicht einen Schritt zurück. Erst eine Weile, nachdem Anne verstummt, beginnt er vorsichtig mit seiner Untersuchung. Er zerreißt Annes Fesseln und nimmt sie vom Altar. Das leuchtende Haar, die helle Haut, diese rätselhaften Schuhe. Seine großen Augen entdecken Dinge, die er so noch nie gesehen hat. Er dreht diese Gestalt hin und her, fast wie ein Teenager einen bewusstlosen Vogel inspiziert. Ohne seinen zärtlichen Blick von dem Weißen etwas zu lassen, das er in seiner Hand hält, beginnt er nun langsam wieder in sein Reich herabzusteigen. Und so verschwinden Kong und Anne in der dunklen, undurchdringlichen Wildnis. Na komm, zeig dich, große Liebe, wenn du da bist. Wo gehst du um? Wo finde ich dich? Hallo, wo in dieser Welt hältst du dich versteckt? Wohin hast du dich verkrochen? Zeig dich. Ich glaube an dein Glück. Ich brauch dich. Ich glaube an deine Größe. Hol uns raus, reiß uns mit dir fort, ja, du unheimliche Macht, du unbezwingbares Tier. Wenn sie dann einmal in mein Leben tritt, dann sage ich, bitteschön, meine Liebe, nehmen Sie Platz. Wie geht's denn so? Geht's Ihnen gut? Aber nein, ich zieh sie aus. Ich reiße die Klamotten vom Leib und dann gehen wir über uns hinaus. Wir schießen uns weg. Wir schießen uns über die billig zusammengekaufte Zweizimmerwohnung hinaus, über den Putzplan fürs Treppenhaus hinaus. Ich will mich wegschießen mit dir. Will über die 40-Stunden-Woche hinausschießen. Ich will die Sterne sehen. Nicht Harry Potter auf der Couch. Wenn sie dann einmal da ist, sage ich, bitteschön, meine Liebe, nehmen Sie Platz. Ich gebe ihr einen Ingwer-Melisse-Tee und schaue ihr in die Augen. Wenn du dann also hier bist, sei zärtlich und zart und scheu wie ein Reh. Ich ziehe dir das Fell über die Ohren und schau nach, was darunter ist. Wie viel Glück, wie viel Herz, wie viel Gefühl und wie viel Größe. Ich lasse nichts aus. Ich klappe die Schädeldecke auf und schaue mir die Gedanken an, ob sie auch wirklich groß sind. Ob die Botenstoffe stimmen und die Synapsen, ob das auch alles schön ineinander fließt. Hinein in die Gefäße und runter bis ins Herz. Denn bis dorthin, meine Liebe, musst du reichen, um von unten wieder hochzufließen. Im vollen Schuss. Im ruhigen Fluss. Gefüllt und gefühlt, berstend voll und leicht wie ein Flügelschlag. Du unbezwingbares Tier. Die Nacht ist schon weit fortgeschritten, als Denham endlich durch das nur einen Spalt weit geöffnete Tor hindurchschlüpft. Was ist mit Anne? Vielleicht ist Kong ein Irrtum der Schöpfung. Aber er ist keine seelenlose Kreatur. Anne bedeutet ihm sehr viel. Er wird sie nicht töten. Als er sie zum ersten Mal sah, ist etwas Seltsames mit ihm geschehen. Ich denke, du weißt, wovon ich spreche. Du meinst, er hat sich in sie... Genau. Aber was heißt das? Ja, was heißt das wohl? Was das wohl heißt? Wir werden sie retten und er wird sie verlieren. Aber danach wird er nie wieder der alte Kong sein. Seine Kraft, seine Brutalität, beginnt sich aufzulösen. Je mehr er um ihren Verlust trauern wird, umso mehr verliert er sich selbst. Zeig dich also, wenn du hier bist. Damit ich auch sehe, dass du es bist. Die große Liebe. Wo werde ich dich antreffen? Auf einem Feld unter Hochstromleitungen? Auf einem Hochhaus stehend? Oder sitzend auf einem Fenstersims? Ha, vielleicht stehst du auch im Wald. Ich werde durch die Bäume streifen, durch den Birkenhain und durch die Fichten. Aber vielleicht bist du doch eher in der Stadt anzutreffen. Am Kiosk. Ich werde mich also an den Kiosk stellen. Ein Würstchen bestellen mit Senf und Ketchup. Oder vielleicht nur Kaugummi kauend nach dir Ausschau halten. Bis mich jemand sanft zur Seite schiebt, um Platz zu machen. Werde ich dich erkennen? Ich schlage vor, ins Kino zu gehen. Und dann schau mir in die Augen, Kleines. Aber was, wenn sie wegschaut oder einfach weitergeht? Warte, hey, bleib stehen. Schau mir in die Augen, komm schon, ey. Jetzt warte doch, bitte. Was ist... Warum glotzt du denn so? Bin ich Kino oder was? Ich komm vorbei und hol sie ab. Miete ein Motorrad, drücke den zweiten Helm in die Hand und sag, hier, dein Helm. Und dann fahren wir los. Wir fahren durch die Stadt, fahren durch die Sonne, fahren durch den Untergang. Dann steigen wir ab. Ich nehme die Stullen raus und sage, hier, deine Stulle. Wir essen, sie kaut, ich kaue, wir kauen. Wir schauen auf die Wiese, wir finden alles schön. Und dann also sag ich, ich muss dir etwas sagen. Und sie sagt, na was denn? Und ich, was dann? Ja, was sag ich nur? Lass dich überraschen. Lass dich überraschen? Ja. Ja, okay, also, lass dich überraschen. Und sie? Und sie sagt dann, pff, na dann, schieß los. Schieß los? Nein, ich sag besser nichts. Ach doch. Ich sag, ich möchte dir ein ich würde dir gern ein dürfte ich dir vielleicht ein Kiss geben? Mach doch einfach. Gib mir einfach einen Kuss. Ja, aber wann? Wann ist der Moment? Ach, der ist spontan. Spontan? Ja, wie im Film. Pass auf, du gehst ganz nah ran. Und dann spitzt du die Lippen. Da spitzt doch niemand seine Lippen. Also, ich meine, du gehst ganz nah ran. So, dass sie deinen Hauch spürt. Ich hauche sie an? Nein, aber du öffnest deine Lippen, okay? Ah, ja? Also hauche sie an und öffne meine Lippen. Ja. Ich poste meinen Mund auf ihren und dann erst öffne ich die Lippen, meine Lippen und dann ihre und dann beide. Genau. Beide vier Lippen zusammen und dann? Und dann küsst du sie. Also du bewegst deine Lippen auf den ihren, ja? Und dann? Was dann? Was dann? Das muss dann einfach seinen eigenen Weg gehen. Ach, die gehen ihren eigenen Weg, die Lippen, ja? Die gehen spazieren. Ah, spazieren davon. Spazieren über das Feld und die Wiese, spazieren dem Horizont entgegen, wandern in den Sonnenuntergang, gehen mit der Sonne unter und kommen wieder zurück. Irgendwann, wenn sie durch die Sonne gegangen sind, kommen sie wieder zurück. Und dann öffnet ihr die Augen. Die Augen? Ja. Was? Die waren die ganze Zeit zu? Ja, das macht man so, ja. Ja, und dann? Wie geht's dann weiter? Wie geht's nach dem ersten Kuss weiter? Was passiert danach? Du hörst einfach nicht auf. So geht's weiter? Mhm. Ich höre nicht auf. Ja, klar. Ja, ihr küsst euch einfach ewig. Ja, bis unsere Münder trocken sind oder überschwemmt. Ach Mann, weißt du, das war früher so einfach, als das alles noch nicht erlaubt war und alles verboten. Ich war 9 und sie war 9. Und ich liebte sie und sie liebte mich. Und wir wussten, dass wir das nicht durften. Also liebten wir uns umso mehr. Wir liebten uns mit den Augen, taten es mit verbotenen Augen, mit einem verbotenen Lächeln. 3 Jahre. Und nur wir wussten davon, verstehst du? 3 Jahre. Und das ganz ohne Kuss. Und unsere Hochzeit, ja, unsere Hochzeit fand im Schulbus statt. Auf einem Ausflug nach Damaskus. Als unsere Schultern aneinander lehnten. Sie lehnte an meiner, ich an ihrer. 3 Stunden. Für immer. Und nur wir wussten davon. Hier ist es so anders. Kino, Popcorn, Cola, Kuss, Hand, Schulter zählt nicht, Kuss, dann wieder Hand und Händchen halten und dann willst du mit mir gehen und mich fragen, wohin? Ja, wohin denn nur? Als wir sexuell befreit wurden, rannte alles los. Ich sah sie herauslaufen und mir zurufen. Wir sind jetzt alle befreit. Auch du bist es und du und du und du. Alle frei und befreit. Von überall her kam der Zug der Befreiten. Vom Land, von den Dörfern, von den Kleinstädten. Ein Run auf die Großstädte, auf dem Weg zur sexuellen Befreiung. Ich jedenfalls rannte mit und sprang in den Bus von Schaffhausen nach Frankfurt am Main. Noch war ich zu jung, um genau zu wissen, aus welchen Gefängnissen sie alle herausgerannt kamen. Aber es waren viele. Elterngefängnis, Schwangerschaftsgefängnis, Gefängnis der alleinerziehenden jungen Frau, Gefängnis der alleinerziehenden jungen Frau mit cholerischem jungen Mann, Gefängnis der alleinerziehenden jungen Frau mit herrschsüchtiger Schwiegermutter, Gefängnis der alleinerziehenden jungen Frau mit herrschsüchtiger Schwiegermutter und übergriffigem Schwiegervater. Es geht noch mehr. Ein Gefängnis jedenfalls der jungen Frau, die selbst noch ein Kind ist. Ein mehrstöckiges Sittengefängnis wartete auf sie, wenn sie sich mit ausgestreckten Armen dem Leben und der Liebe hingab. Und jetzt waren alle befreit. Und sie liefen. Sie liefen sich nach und sie liefen voreinander davon. Jeder wollte schneller sein. Keiner wollte zurückbleiben. Wir fielen uns in die Arme und wir fielen übereinander her. Jeder wollte mit allen. Keiner wollte stehen bleiben oder gar stehen gelassen werden. Keiner wollte als betrogen dastehen. Betrügen sollte jeder. Wir waren befreit von allem und von allen. Klette war das Schimpfwort der Zeit. Die Liebe war nur in der völligen Befreitheit zu denken. Ich bin nicht einsam. Ja, also ich kann sehr gut mit mir allein sein. Okay. Einsam bin ich eigentlich erst, wenn ich mich verliebe. Ja, und warum triffst du dich dann mit mir, wenn ich das früher oder später einsam mache? Ja, ich bin halt nicht so gern allein. Ach so, ja. Ne? Ja. Ja, nee, damit kann ich was anfangen, weil ich auch nicht. Weißt du, was ich meine? Ich meine, du verliebst dich und dann kannst du ständig kaum erwarten. Ja, du wartest und wartest. Ja, und schon hörst du den Satz, bitte erwarte am besten nichts. Ja, kenne ich alles. Ja, aber du verliebst dich. Na, du gehst über dich hinaus, du verlierst dich ja auch irgendwie im Anderen oder wo auch immer. Ja, und schon kommt sie auf die Idee, wieder zu sich kommen zu wollen und so weiter. Das kenne ich alles. Ja, und dann stehst du wieder da. Ja, das kenne ich auch. Ja. Hm. Oh Mann. Welches Hobby hast du denn? Hobby? Ja, tanzen, Musik hören, lesen, Briefmarken sammeln, sowas. Nein. Ach so. Und welches Sternzeichen bist du? Auch nicht. Ach nee. Dein Fragenkatalog? also der scheint mir jetzt ein bisschen veraltet. Aber macht ja nichts. Ich meine, du bist noch auf der Suche nach der großen Liebe. Ja, schon, ja. So in die Richtung, also jetzt nicht kopfüber, aber ja. Schon, ja. Ja. Kann schon groß sein. Aber halt jetzt nicht uferlos. So. Etwas kontrolliert vielleicht besser. Kontrolliert? Ja. Ja, sonst schlage ich sie gleich wieder in die Flucht. Nee, weißt du, du bist Hals über Kopf verliebt und die andere sucht Hals über Kopf das Weite. Das. Ja. Also ich kann gar nicht genug geliebt werden. Das haben manche auch schon als tödliche Bedrohung erlebt. Ich finde, das ist ein Geschenk. Ja, aber... Aber vielleicht bin ich ein zu großes Geschenk. Oh. Nicht falsch verstehen. Ich meine, es muss einen Grund geben, warum sie um ihr Leben bangen, wenn ich mich in sie verliebe. Ja, okay. Ja, ich verstehe das nicht. Okay. Das ist ein schönes Date mit dir. Weißt du, ich denke dann immer nur an sie. Ja, oh Gott, ich kenne das. Ich fange an, mit ihm zu reden, ununterbrochen. Ja, als würde sie ständig neben mir gehen. Ja, ich führe stundenlange Gespräche mit ihm, ohne dass er dabei ist. Ja, ich beschreibe ihr dann die Welt. Ach Gott, ich mache von allen Bilder und schicke sie ihm. Ja, ich erzähle ihr alles, was mich entzückt. Und mich entzückt dann im Prinzip auch alles. Ja, alles. Alles ist so herrlich komisch. Ja. Die Gespräche anderer mitgelauscht. Ja, dann die Szenen und ganz unverhofft zärtlich. Ja, unverhofft brutal. Ja, aber auch so wahnsinnig besonders. Alles so ganz besonders, ganz bezaubernd und entzückend und irgendwie auch verrückt und absurd. Ja, aber weil du verliebt bist. Ja. Du bist verliebt, ja. Und du denkst ständig an sie. Ja, aber während ich der ganzen Welt eine neue Bedeutung gebe, ja, und sie ihm zu Füßen lege, dann... Ja. Und ich meine Welt wirklich Synapse für Synapse mit ihrer verknüpfe. Ja, dann nimmt der andere die Füße schon wieder in die Hand. Nimmt die andere die Schere. Und dann ist er wieder weg. Und schneidet einmal der ganzen Länge nach alles durch. Solche Sachen. Ja. Ah, ja, das ist lustig. Also ich meine, nein, das sind... Wir sind ein sehr lustiges Date. Ja, ja. Schon. Sehr. So beschädigt schon. Ja. Ich wurde weit über 60, bis ich sagen konnte, ich liebe dich. In aller Einfachheit. Ohne Bangen, ohne Unruhe. Ohne diesen instinkthaften Reflex, dass du gleich aufspringen wirst, weil es dich unruhig macht und unter Druck setzt, oder was? Kein Wünschen. Kein Hoffen, kein Warten und Erwarten und kein Rennen mehr. Kein Jagen nach der Liebe und kein Davonrennen vor ihr. Ich liebe dich und ich schaue nicht mehr über dich hinweg oder links und rechts von dir, um an dir vorbeizuhuschen, bevor du es tust. Bin ich jetzt befreit? Mit weit über 60? Ihr Partner muss als Wichtigstes was können? Ja, zu mir stehen. Immer. Mich lieben. Mich verstehen. Ja, aber auch sich in mich hineinfuchsen, bis er mich versteht, oder? Ja. Und dabei nicht aufhören, mich zu lieben. Aber ganz ohne Erwartungen. Ja, klar, unbedingt nichts erwarten. Also nur lieben. Immer lieben. Ja, aber sehr autonom, oder? Das ist ganz unabhängig. Ja, aber ich meine, Hauptsache, er steht zu mir. Ja, und ist nicht auf mich angewiesen. Nein, der ist ganz frei. Und er liebt mich ganz bedingungslos. Genau, ganz bedingungslos, genau, ja. Guck mal, was ist das Verrückteste, was Sie jemals getan haben? Was ist das für ein Fragenkatalog? Das ist zeig mit mal. Garantieschein und Rückgaberecht. Auf den Partner oder auf den Katalog? Nein, pass auf. Also, der Fragebogen ist von einer Agentur. Die hat nach jahrelangen Beobachtungen in der Partnervermittlung herausgefunden, dass das größte Problem heutzutage die Beliebigkeit ist. Also, die Leute suchen und suchen, rennen mit irgendwelchen Fragenkatalogen herum und bewerten sich nach Punkten. Und wenn dann die Liste mit den Punkten nicht voll wird, dann sagen sie Tschüss, Schluss, Ende. Oder schicken sich eine SMS. Und dann suchen sie sich einen anderen Katalog. Und dann, und jetzt hat sich dann eben diese Agentur gedacht, das geht ja nicht, das hat ja nichts mit Liebe zu tun. Diese Menschen, die sich ja wie die Verrückten suchen, aber sich immer wieder pausenlos verpassen. So. Ja. Und dann haben die Agenten weitergesucht, jahrelang. Die haben gesucht und gesucht, nach einer Lösung gesucht und dann haben sie eine gefunden. Und die klingt einfach. Okay. Und zwar, wer lieben will, liebt mit dem Herzen. Was? Ja, was? Ja, eben. Und ich meine, also weißt du, genau, und so einfach ist es halt nicht. Es ist halt keine so einfache Sache. Nö, aber das hat auch keiner gesagt. Ja, jetzt warte doch mal. So, jetzt hat sich die Agentur einen neuen Fragenkatalog ausgedacht mit 36 Punkten. Folgendermaßen, also, was ist das Verrückteste, das du getan hast? Sag mal, überleg mal. Mich wieder zu verlieben? Mhm. Ja, so. Wieder und wieder verlieben und immer wieder verlieben. Ein optimaler Tag sieht für dich wie aus? Oh Gott. Also, aufwachen. Okay, dann küssen. Mhm. Sex. Ja. Frühstücken dann. Und dann laufen gehen, sich dann in die Sonne, in den Park setzen, da, den Fröschen beim Quaken zuhören. Und dann laufe ich durch den Park zurück und zufällig treffe ich dann einen Freund. dann gehen wir Kaffee trinken. Und dann komme ich nach Hause. Heiß. Ja, also ich, wieder heiß. Also ich bin immer noch heiß auf dich. Doch. Und dann trinken wir ein bisschen Champagner. Okay. Und dann sind wir ein bisschen beschwipst und dann haben wir nochmal Sex. Nochmal? Ja. Ja, und dann kommt Mama vorbei und dann kommt die ganze Familie vorbei und die bringen Prosecco und Prosciutto und Pane und Grissini und wir setzen uns auf die Terrasse und dann sehen wir dem Sonnenuntergang zu und Mama nimmt mich kurz beiseite und dann spricht die ein kurzes ernstes Wort mit mir und dann sagt die, ey Ragazzo, werd mir bloß nicht zum Egoisten. Und dann sag ich, ja, Mama, ich weiß. Ja. So wäre das. Mhm. Also ein optimaler Tag beginnt für mich mit Augen öffnen und dann erstmal schauen, wo die Sonne steht. Und dann kommt ein Gesicht und das sucht meinen Mund und dann küsst es mich. Genau. Mhm. Und sonst eigentlich nichts. Also der Rest des Tages, der liegt dann offen vor uns. So. Der liegt dann ganz offen vor uns? Ja, unbedingt. Also ganz ehrlich, ich glaube, das wird nichts mit uns. Das, hm? Ich meine, das klingt total entgegengesetzt. Also... sind ja gerade die Gegensätze, die anziehen. Hä, nee, das ist völlig unlogisch. Ich dachte, das sind die Gemeinsamkeiten. Nee, guck mal. Ich meine, ja, also du bist schon auch ein bisschen verkorkst, so. Das passt schon ganz gut zu mir. Glaube ich. Also vorausgesetzt, du bleibst so, wie du bist. Hä, wie? Ja, wenn du der bleibst, der du bist. Wieder Kino. Popcorn. Cola. Händchen halten. Dich verlieben. Mich verlieben. Uns verlieben. Und alle fragen, na, Kais, bist du verliebt? Und du sagst, ich weiß es nicht. Und die anderen, wie, das weißt du nicht? Naja, nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und sie, also wenn du das nicht weißt, dann bist du es nicht. Denn wenn du es bist, dann weißt du's. Aber wie soll ich das wissen? Das weiß man. Aber wie? Also nehme ich ihre Hand und frage sie. Sag mal, siehst du da was in meinen Augen? Schau mal bitte in meine Augen. Siehst du da was? Und sie schaut mich an. Schaut mich immer größer an. Ihre Augen weiten sich und ich sage. Was siehst du denn da? Hallo? Was siehst du denn in meinen Augen? Nichts? Hallo? Sie sagt nichts mehr. Sie schaut mich einfach an. Sonst nichts. Hört nicht mehr auf, mich anzuschauen. Kein Wort, keine Silbe. Hallo? Bin ich Kino oder was? Ich bin Kino. Ich läute, warte, bis sie mir öffnet. Sie öffnet. Wir schauen uns an und ich frage sie, ob sie ein Ei hat. Ja, ein Ei. Wollte mir ein Ei in die Pfanne hauen. Sie sagt, nur eins? Und ich fühle die ganze Nähe zu ihr in diesen zwei kurzen Worten. Ja, eins würde reichen. Ich schau mal, ob ich zwei habe, sagt sie und geht. Ich bleibe vor der Tür stehen und warte. Warte auf das Ei. Schau auf die Türklingel, auf ihren Namen. Narges. Buchstabe für Buchstabe. Die Millionen Male, die er über meine Lippen ging, ließen mich glauben, er gehöre zu mir. Aber nie habe ich ihren Namen auf dem Klingelschild bemerkt. Vor 8 Jahren ist sie in dieses Haus hier eingezogen. Seither gehe ich durch die Tür zu Narges am Klingelschild vorbei. Jetzt ist dieses Türschild die Schranke. Nachts kam sie zu mir in die untere Etage, zu mir ins Bett. Wir schliefen zusammen ein, wachten zusammen auf, frühstückten zusammen. Gingen unsere Arbeit nach. Abends kochten wir zusammen, aßen oder gingen essen. Waren bei Freunden eingeladen oder sie waren bei uns. Wir fuhren mit ihnen ans Meer, mieteten ein Ferienhaus, brachten uns den Martini an den Strand und ich küsste sie bei Sonnenuntergang in den salzigen Nacken. Wir waren ein schönes Paar. Ein normales Paar. Ein modernes Paar. Berufstätig, eigenständig, freiheitsliebend. Du bist einfach immer noch genau der gleiche. Du hast dich keine Millimeter verändert. Verstehst du mich? Verstehst du mich? Du bist genau das Mega-Ego-Tier, das du schon bei unserem allerersten Date präsentiert hast. Was? Nein, also ganz kurz, ich wundere mich, dass ich jetzt hier ein anderer sein soll. Das wundert dich jetzt. Ja? Weißt du, was mich wundert? Was? Mich wundert, wie du es schaffst, dass du dich keinen Schritt veränderst, wenn du immerhin schon mal bemerkt hast, dass du so, wie du bist, ein Problem darstellst. Weil ich dich ins Konzert eingeladen habe? Ey, mir sagt dein Tempo gar nichts. Es sagt mir nichts. R&B. Es ist R&B. Ist mir scheißegal. Nein, doch. Nein. Nein, eben nicht. Es kann dir gar nicht egal sein, weil ich dir was schenken wollte, was mir viel bedeutet. Oh mein Gott, was mach ich mit Rosen, wenn du nicht bei mir bist, wenn ich dich brauche? Hä, brauchen? Was wir brauchen? Ah, okay, okay, here we go. Brauchen, ja, stell dir vor. Für mich da sein. Dich um mich kümmern, wenn es mal schwierig ist. Oder vielleicht mal fragen, wie es mir geht. Vielleicht mal fragen, was los ist. Ja, genau. Ne? Forderungen, Erwartungen, Vorwürfe. Ich kann dich gar nicht ansehen, ohne dass du mich ansiehst wie so ein... Ja, wie, komm, statt dich umzudrehen und zu gehen. Ja, ja, genau so. Wie so ein fleischgewordener Vorwurf. Einmal fragen, wie es mir geht. Ja, okay, okay. Wie war dein Tag, Schatz? Hm, wie war's? Hm, alles gut? Ja? Das würdest du ernst nehmen? Mhm, wenn du es ernst meinen würdest, ja. Ja? Ja. Gott, ey, ich hab gedacht, du wärst ein selbstständiger Mensch, ein bisschen unabhängiger. Oh Gott, du meinst autonom. Ich bin autonom. Ich bin... autonom wie das Weltall. Autonom wie unser Planet. Autonom wie ein Stern in der Galaxie. Autonom wie die Galaxie selbst. Autonom wie das schöne Märchen von der Autonomie, das sich auch nicht von alleine fortpflanzt. Denn auch das schöne Märchen von der Autonomie hat andere nötig. Das Märchen von der Autonomie hat dich und mich nötig, damit es sich weiter erzählen kann. Es braucht alle, die daran glauben. Damit noch viele andere daran glauben. Das Märchen von der Autonomie braucht alle und ist auf alle angewiesen. So wie du es bist. Du großes, autonomes Wesen. Du bist angewiesen. Du bist auf richtig viel bist du angewiesen, damit du überhaupt sagen kannst, du bist autonom. Und bist du es? Oder anders gefragt, wie viele andere benötigt deine Autonomie? Keine Ahnung. Ja, vielleicht hilft ja dein Fragenkatalog. Oder auch, wie autonom bist du, wenn du verlassen wirst? Können wir jetzt zu deinem Fragenkatalog zurückkommen? Oder wie viel Autonomie verträgt ein gemeinsames Leben zu zweit? Fragenkatalog. Deiner oder meiner? Meiner. Oh, ne. Deiner ist rettungslos veraltet. Ja, und deiner ist zu kompliziert. Oh, wir sind noch lange nicht alle Fragen durch, mein Freund. Okay. Welche Frage ist denn noch offen? Keine endgültige Antwort auf die Frage, ob wir zwei zusammenpassen. Nagis, wenn du kein Ei findest, dann lass gut sein. Ich komm schon zurecht. Was? Du telefonierst? Okay. Mit wem denn? Nagis? Ach, vergiss das Ei. Sag mir, ob es dir gut geht. Vergiss das scheiß Ei, okay? Ich geh jetzt. Ich versuch's am Kiosk. Vielleicht haben die auch Eier. Soll ich dir was mitbringen? Eine Cola? Vergiss es. Das ist vorbei, Mann. Kapierst du das nicht? Mhm. Wie denn? Ja, das ist aus, das ist Ende. Schluss, finito. Ja. Nichts mehr. Nach 8 Jahren soll sich das alles einfach auflösen? Ich weiß nicht, wie das geht. Tja. Wie viele künstliche Schnitte muss ich setzen, um meine Welt mit ihr von mir zu trennen? Ja, aber sie sagt, es ist vorbei. Ja, wie denn vorbei? Mann, sie hat 8 Jahre gewartet, dass du ihr endlich einen Antrag stellst. Jedes Mal, wenn du gesagt hast, komm, lass mal essen gehen, da hat sie gedacht... Oh Gott, jetzt ist es soweit. Eben. Aber wie kann ich das wollen, wenn mir so ein Papier überhaupt nichts bedeutet? Ja, aber ihr und ihr bedeutet das nämlich alles. Heirat ist lebenslange Abhängigkeit, ewige Gebundenheit. Nein, nicht für sie. Für sie ist das ewige Verbundenheit. Ja, so. Heirat ist, jetzt gehörst du mir. Ja, und für sie ist es, jetzt gehöre ich zu dir. In guten wie in schlechten Tagen. Heirat ist, wie kann ich das Leben des anderen zur Sau machen? Oder wie können wir uns das Leben gegenseitig zur Sau machen? Oder wie mache ich dich zur Sau? Oder wie machst du mich zur Sau? Hey, ihrer Familie ist es aber wichtig. Sie ist eine moderne Frau. Wir führen ein modernes Leben. Ja. Und das Resultat ist? Schweigen. Danach war die Sache geklärt. Wie? Ihr habt aufgehört zu reden? wir scheitern doch nicht an kulturellen Unterschieden. Kulturellen Unterschieden? Ja, und die waren dann geklärt. Ja, aber nur für dich. Ich habe ihr bewiesen, dass ich sie ganz ohne Trauschein liebe. Aber wem? Tag für Tag. Wem hast du das bewiesen? Weißt du, ich dachte, wir sind zusammen. Ja? Ich dachte, wir gehören zusammen. Ich habe gedacht, wir passen zusammen. Weißt du, meine Mutter denkt das auch. Wir lieben uns, denkt die. Und meine Freunde denken das auch. Und ganz ehrlich, ich denke das eigentlich auch. Und weißt du, was richtig crazy ist? Der Fragebogen findet es auch. Ja, und jetzt sagst du mir, dass du eine Stelle in Indonesien angenommen hast, ohne mit mir darüber zu sprechen, ja? Geschweige denn mich zu fragen. Fragen? Ja, fragen. Okay, seit wann muss ich dich fragen? Vielleicht, seit ich dich liebe. Oh, wow, okay. Und seit wann wäre das? Das wäre genau seit wann? Welche Uhrzeit nochmal? 8.21 Uhr heute Morgen. Ja, manche Dinge muss man eben mit sich selbst ausmachen. Mit sich selbst ausmachen? Ja. Du kannst nicht alles mit dir selbst ausmachen. Du kannst nicht mit mir zusammen sein, ganz ohne mich. Genau, das stimmt. Da hast du recht. Du warst nämlich nicht bei mir, als ich nicht schlafen konnte. Na, als das anfing, dass ich meinen Job gehasst habe, dass ich meine Vorgesetzten umbringen wollte, meine Kollegen verachtet habe und mich Tag für Tag mehr vor ihnen gefürchtet habe, da warst du eben nicht bei mir. Als ich mich in meinen Zweifeln verfing und dennoch Stärke beweisen musste. Und ja, klar, ja, natürlich. Ich meine, da kommt jetzt auch noch die Autonomie dazu, ne? Wie viel Autonomie hält denn dein Körper aus, wenn dir im Schlaf die Magensäure hochsteigt? Wie kann ich das alles wissen, wenn ich für dich abwesend bin? Hm? Was? Hast du mich je gefragt, wie es mir geht, als ich um die Entscheidungen gerungen habe? Hm? Hast du mich je gefragt? Nein, hast du nicht, weil du überhaupt nicht begriffen hast, dass ich um Entscheidungen ringe. Hey, noch ist da gar nicht entschieden, ob wir überhaupt zusammenpassen. Und weißt du was? Das kriegen wir jetzt auch nicht raus, weil du ja nach Indonesien gehst. Okay. Ja, vielleicht sollten wir über das sprechen, worüber wir sonst schweigen. Ja, wir sind ja auch noch immer nicht alle Fragen durch, ne? Nee, das... Doch. Glaube ich jetzt nicht, aber... Okay, dann hast du schon mal verbotene Substanzen genommen? Ja, das bringt uns jetzt bestimmt näher. Oder würdest du noch Fleisch essen, wenn du die Schweine und Hühner selbst erlegen müsstest? Kommst du mit nach Indonesien? Das steht da nicht. Nagis, es klingelt. Bei dir. Ich kann's hören. Hörst du es auch? Nagis. Möchtest du meine Frau werden? Für immer? Mit Ring und allem? Das ist jetzt ein Antrag. Ich habe auch eine Kerze mitgebracht und eine Blume. Und den Ring natürlich auch. Nagis, es klingelt bei dir. Ist nicht zu überhören. Ich bin's, dein. Ich möchte, dass du meine Frau wirst. Was für ein schöner Satz. Ich möchte, dass du meine Frau wirst. Ich möchte es wirklich. Möchte, dass du meine Frau wirst und bleibst. Für immer. Bis wir sterben, bis der Tod uns ohne Wenn und Aber. Nagis, ich möchte. Kannst du bitte aufmachen? Mann, weißt du eigentlich, was für eine schöne Stimme du hast? Das ist wirklich krass, du hast so eine schöne Stimme. Also aus der Distanz betrachtet und dein Lachen. Irgendwie auch dein Augenausschlag und deine Gedanken, ist alles ist richtig bezaubernd. Also, von Jakarta aus gesehen, sind wir ein richtig schönes Paar. Also, es zeigt sich für mich total, dass wir auf jeden Fall zusammengehören. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr. Hast du einen Flug schon gebucht? Weißt du, ich dachte, ich ziehe mich jetzt mal ein bisschen zurück. Was? Ja. Ich muss mal ein wenig in mich gehen. Mal zu mir kommen. Verstehst du? Zu dir kommen? Ja. Was? Ja, du wolltest schon letzte Woche den Flug buchen. Ja, aber ich denke, ich muss mal in mich gehen. Und dann sehe ich auch besser, ob wir zusammenpassen. Wohin denn nicht gehen? Also, ich denke, wenn ich dann mal ein wenig zu mir gekommen bin, dann kann ich auch wieder zu dir kommen. Reicht es nicht, dass ich schon woanders bin? Jetzt musst du auch noch woanders hin, oder? Ja, ich gehe ja nicht woanders hin, verstehst du? Ich gehe ja nur zu mir. Okay, und wo soll das sein? Also kann ich da auch hin? Nein. Und das muss unbedingt jetzt sein. Das muss jetzt sein, wo ich weiß, dass ich dich liebe. Ich kann ja mein Leben nicht nach deinem ausrichten. Ja, aber wann sollen wir uns denn dann finden? Ja. Und wo? Ja, vielleicht finden wir das heraus. Wenn wir dann mal weg sind. Klar. Schöne Wohnung. Sieht aus wie neu. War lange nicht mehr hier. Sieht jetzt ja ganz anders aus. Du hast gar nichts verändert? Ach, auf mich wirkt sie jetzt ganz anders. Sie sieht jetzt so verheiratet aus, oder? So vernünftig, bisschen ernster ist die Wohnung jetzt. Und sie riecht auch ganz anders. Sie riecht jetzt nach Anzug und Hose. Riechst du das auch? Was? Erwachsener? Die Luft riecht jetzt erwachsener für dich? Vielleicht, ja. Ja, vielleicht kann eine Luft erwachsen riechen. Oder frisch. Oder reif. Oder glücklich. Nagis? Nagis? Was riecht denn hier so angebraten? Du machst was? Du brätst Spiegeleier. Unser erstes Ehegericht. Zwei Spiegeleier. Zwei? Nein, nein, vier? Wie viele? 20? Du hast 20 Spiegeleier gebraten? 20? Nein, mehr? Du brätst noch immer. Nagis? Vielleicht sollten wir dann jetzt mal essen. Soll ich die Teller? Wie viele Teller denn eigentlich? Wie viele? Gleich viele? Wie davor? Also zwei. Also noch immer zwei Teller? Ja, da saßen sie in seinem Bauernstübchen. Der Bauer mit seiner jungen koreanischen Frau. Wer am Haus vorbeiging, konnte sie sehen, wie sie da am Tisch saßen. Über ihren Köpfen baumelte die Zugpendellampe aus Porzellan, ein Erbstück. Kaum ein Wort fiel zwischen den beiden, denn sie verstanden ja kein Wort voneinander. Und doch, sie verstanden sich gut. Ja, und das verstand natürlich niemand. Zwei, die sich so vollkommen fremd waren. Na und? Na, er hatte etliche Frauen, alle aus derselben Gegend. Mit keiner ging es gut, obwohl sie sich gut kannten, schon von klein auf. Es war dieselbe Welt, in der sie groß wurden. Dieselben Berge, auf die sie hinauf oder vor denen sie herabschauten. Ja. Ja. Bruderherz, du hast doch alles. Du liebst doch die vertraute Umgebung. Und was könnte dir vertrauter sein als die, mit denen du noch jedes Wetter geteilt hast? Ihr atmet dieselbe Luft, trinkt dasselbe Bier, schaut in denselben Regen oder lasst es Schnee sein, küsst euch unter denselben Tannen oder sind es Fichten. Ihr seid von derselben Natur. Was fehlt dir denn noch? Und dann? Ja, dann schaute er mir tief und fragend in die Augen, als sei ich die Antwort. Ich, die kaum volljährig ins Unbekannte rannte. Er verstand sich mit keiner. Oder keine verstand sich mit ihm. Kein Wort konnte etwas entzünden. Immer schwerer ging ihm überhaupt ein Wort über die Lippen. Erst als er sich dem WWW verschrieb und auf eine koreanische Schönheit traf, ging ihm zum ersten Mal das Herz auf. Naja, kann ja jeder denken, was er will. Mann, lass sie doch mal zu Ende erzählen. Das Ende, das kennen wir doch schon. Wie sollen wir uns denn trennen auf zwei getrennten Kontinenten? Wir? Wer denn wir? Mann, sollen wir uns nicht mehr sehen, bevor wir auseinandergehen, oder was? Uns? Welches uns? Luca! Was? Mann, wir haben uns 2 Monate nicht mehr gesehen. Also, vielleicht sollte man sich noch mal sehen, bevor man sich dann nicht mehr sieht. Ja, warum sollte man sich denn sehen, wenn man sich dann nicht mehr sehen will? Das ist doch Quatsch. Um zusammen Abschied zu nehmen vielleicht? Ey. Würdest du bitte nach Indonesien kommen? Ich? Ja. Ich soll extra nach Indonesien kommen, um mich von dir zu trennen? Ich komme hier gerade richtig schwer weg. Was soll ich denn machen? Ja, hast du überhaupt Zeit, dich zu trennen? Ja, will ich mir nehmen. Ja, ich muss auch schauen, wo ich die Zeit dafür hernehme. Ich finde, du solltest hierher kommen. Nee, so viel Zeit habe ich nicht. Ja, gut, ja, dann eben nicht. Ja. Ja, machen wir es ein andermal, oder was? Du rennt uns ja nicht davon, so eine Trennung. Oh, komm. War das ein Flüstern? Komm nach Indonesien. Ey, Ricarda, ich gehe doch nicht bis nach Indonesien, um auseinanderzugehen. Ja, hast du schon gesagt. Und was wäre so schlimm daran? Okay, also ich wäre dann also bei dir ja. In Indonesien ja. Und müsste dann gehen, also so richtig davon gehen, okay? Müsste ich dann. Getrennt, ganz allein. Sorry, aber dann bleibe ich doch lieber hier. Ich meine, schließlich trennst du dich von mir und nicht umgekehrt. Ah, wir trennen uns. Von welchem Wir sprichst du eigentlich immer noch? Also, und wer hat beschlossen, dass wir... Wir uns trennen, natürlich du. Okay, das wäre mir aufgefallen, glaube ich. Mann, du hast gesagt, du kannst nicht mehr oder du willst nicht mehr. Von dir bestimmen lassen. Ja, okay, dann sei selbstbestimmter. Also. Selbstbestimmter? Ja. Sorry, aber du bestimmst, dass ich selbstbestimmter sein soll? Oh Mann, ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Ja, wie stellst du dir eine Beziehung vor, in der jeder hauptsächlich selbstbestimmter ist? Ja, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Deswegen sollst du hier nach Indonesien kommen. Ja, genau. Das wär's dann ja wieder du, die über mich entscheidet. Bestimmt. Schön, okay, gut, dann müssen wir es aber anders machen. Ja, dann trennen wir uns irgendein anderes Mal. Macht ja nichts. Kommst du trotzdem nach Indonesien? Warum? Weil es mich freuen wird. Es wird dich freuen? Ja. War das ein Flüstern? Freuen. Ganzer Sahaz. Das würde mich sehr freuen. Die frühere Landschaft war nicht mehr dieselbe. Wiesen waren zu Baugrund geworden, die Hotelketten gierten nach Almweiden, an den Böschungen kletterten die Häuser hoch und jede Häuserreihe wurde mit einer Haltestelle versehen. An der letzten stellte ich den Koffer ab, schulterte ihn und ging den Haselnussweg zu ihm hoch. Dort, auf dem Hügel, wo sein Hof stand, wurde nichts begradigt und nichts verbunden. Das hat er durchsetzen können. Es war unser Erbhof. Dort saß er dann mit ihr, verliebt über beide Ohren, schweigend und glücklich. Mit Jonas Seejung. Was so viel heißt wie die Erwünschte. Und die Ruhige. Ach so. Ja. Nicht, dass ich was dagegen hatte. Ich gönnte ihm sein Glück. Von außen aber war das nicht zu verstehen. Die Leute redeten, verständlich. Ja, es kann sich ja jeder denken, was er will. Es denkt ja eh jeder dasselbe. Warum um den heißen Brei herumreden? Was konnte eine junge koreanische Frau von einem reichen, 50-jährigen Bauern aus der Schweiz wohl wollen? Naja, finde ich jetzt auch nicht so schwer zu verstehen. Ja, wie sonst können sie zwei verstehen, die sich gar nicht verstehen können? Sorry? Vielleicht ist alles ganz anders und ihr könnt es nicht verstehen. Bestimmt. Ist alles ganz anders. Vielleicht fühlt er sich wie ein Fremder unter euch. Das kommt vor. Vielleicht wurde es ihm immer fremder und fremder ums Herz in dieser vertrauten Umgebung. Weißt du, ich war in der Goldenen Bar. Weißt du noch, wo wir den ersten Whisky Sour getrunken haben? Und wir beide bemerkt haben, dass Whisky Sour dein und mein Lieblingsgetränk ist. Und ich bin auch noch mal in den Roten Salon gegangen und in die S-Bar und ich war auch in der X-Bar und ja, in jeder einzelnen hat es mir einen Stich ins Herz versetzt. Und dann war ich in der Z-Bar und hab den Barkeeper nach der Rechnung gefragt und sagte, zusammen bitte. Und er hat mich nur doof angeguckt und hat gefragt, Sie wollen zusammenzahlen? Aber Sie sind doch allein hier. Immer öfter fuhren Sie nach Korea. Und Sie blieben immer länger. Sie lebten in einem Häuschen am See. Und wenn Sie durch den Wald den Hügel hochgingen, konnten Sie nach Nordkorea hinübersehen, wo Ihre Eltern lebten und Ihre Geschwister. Wow. Er kaufte alles rund um den See und den gleich mit. Den gleich mit? Ja. Auf den See kamen weiße Plastikschwäne als Tretboote, in denen Verliebte gerne Platz nahmen, um versonnen über den See zu gleiten. In einem Foto, das er mir schickte, sitzen sie selbst versonnen in einem Schwan und fahren über den See. Es wirkte so lachhaft. Versonnen? Ist schön. Solange das Geld eben da ist. Bis er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankte und sie nach Hause bringen ließ. Da reichte es nicht mehr, kein Wort Deutsch zu können. Schon war ich wieder gefragt, die Schwester. Die an der letzten Haltestelle aus dem Bus stieg, den Koffer schulterte und zu ihm hochstieg. Um mit den Ärzten zu reden, um die Diagnose zu studieren, die Medikamente abzustimmen, die Beipackzettel zu ergründen, das ganze Vokabular einer Krankheit kennenzulernen und sie unter Kontrolle zu bekommen. Die Nebenwirkungen, die Nebenkrankheiten, die neuen Entzündungen, die neuen Rätsel, die neuen Ärzte und wieder neue Befunde und neue Fragen und neue Ratlosigkeiten. Als würde der ganze Körper sich zur Wehr setzen gegen das ständige Observieren oder Obduzieren. Wollte er sterben oder leben? Ich? Die Ärzte? Wir wollten ja alle nur helfen. Aber sie saß neben ihm, hielt seine Hand, kühlte ihm die Stirn, befeuchtete seine Lippen. Ja, sie wusch ihn. brauchte dafür aber so lange, dass das ganze Personal schon Schlange stand, um die Arbeit an den Maschinen, Apparaten, Medikationen wieder aufnehmen zu können. Am Ende könnte ich nicht sagen, was ihn so lange am Leben hielt. Ob die Maschinen oder vielleicht sie und die Hand, die sie ihm hielt. Am Ende saß ich da, als würde ich neben mir sitzen, als ich hörte, was der Notar vorlas. Und noch immer wusste sie nicht einmal, wie man Dankeschön sagt auf Deutsch. Hast du es ihr mal beigebracht? Wie man Danke sagt? Muss man das jemandem beibringen? Sie hat alles bis auf den letzten Grashalm bekommen. Jeden Zaun, jeden Stock und jeden Stein. Alles, was den Erbhof ausmachte. Mitsamt der Zugpendelleuchte aus Porzellan. Das verbindet Generationen. Und sie? Was verbindet sie denn damit? Eine Koreanerin, die bis zuletzt nicht weiß, wie man Danke sagt auf Deutsch. Also ganz ehrlich, ich bewundere diese Frau, die genau gewusst hat, wofür euer Dankeschön gedacht war. Danke für den Besitz. Danke für die Pendelleuchte. Zugpendelleuchte. Zugpendelleuchte. Mhm. Danke. Und danke auch für den Erbhof. Wofür danke? Sie hatte doch etwas, das nicht von euch kam und das mit euch nichts zu tun hatte. Sie hatte diesen Mann, mit dem sie im Schwarmboot über den See gefahren ist. Dafür muss sie euch nicht danken. Sie musste so viel Masse an Wörtern über sich ergehen lassen und hat es trotzdem geschafft, euch von sich fernzuhalten. Ganz still. Sie hat es mit der Stille getan. Und während der Notar das Testament verlas, ist sie mit dem Schwarmboot und ihrem Bauern über den See gepaddelt. Ich sitze hier, frisch geduscht, und warte. Noch nichts von dir heute Morgen. Aber die Häkchen sind blau. Blau wie der Himmel. Ein neuer, frischer Morgen. Ein Tag wie die Sonne. Ein Morgen wie eine weiße Wolke, die sanft über den Himmel zieht. Über einen Himmel, der für dich und für mich derselbe Himmel ist. Nimm den Kuss von mir und geh damit aufs Dach. Lass ihn flattern, lass ihn fliegen und schick ihn mir zurück in mein Büro. Ich trage ihn über die Schwelle, führe ihn als meinen Geheimcode, baue ihn ein in die Algorithmen der Datenmengen, die ich 8 Stunden lang bewegen werde, lege die Stimme deiner Worte auf meine Tastatur und lasse keine Leerstellen aus. Das steht da, das habe ich dir geschrieben. Und du hast es gelesen. Sonst wär's nicht blau. 4 Stunden sind vergangen. Es ist Mittag geworden. Kommst du zu mir heute Nacht? Das kann man fragen, oder? Es ist Nachmittag geworden. Später Nachmittag. Mein Tag, ein Draufschauen auf das Gerät, auf eine WhatsApp, die nicht kommt. Nur die Sehnsucht. Und wohin damit? Ich hab dich. Und was noch? Es ist Abend. Es ist später Abend. Einmal haben wir um die Wette geschrieben, wer ist zuerst da, wenn der Tag beginnt und wie mit der letzten WhatsApp den Tag beschließen. Es ist Nacht. Dunkle, finstere Nacht. Mein Herz klopft. Nichts von dir. Das iPhone schmeiß ich aus dem Fenster. Nein, ich schmeiß es gegen das Fenster. Ich stell mich an das Fenster und ich schreibe dir. 2 Silberhäkchen. Dein Programm ist online. Es gibt dich also. Du kannst es lesen. Könntest. Was? Was war das? Meine Ohren sind WhatsApp fixiert. Meine Ohren blenden alles andere aus, was nicht eine WhatsApp ist. Meine Ohren sind WhatsApps. Das ist doch Kino. Du bist Kino. Du bist dein eigener Film. Die Darstellerin bist du auch. Und du hast sogar eine Zuschauerin. Ja? Du hast dich selbst... Nein, ich hab mich eben nicht. Solange sie nicht antwortet. Ich wünschte, sie würde antworten, dann hätte ich mich wieder zurück. Ein I got it oder ein Emoji. Naja, was auch immer. Was kostet es sie? Nichts. Ich meine, es kostet ja wirklich nichts. Denk daran, als es WhatsApp noch nicht gab. Als man von einer Zelle aus telefonierte, gegen die ständig andere Leute klopften. Oder denk daran, als man sich Briefe schreiben musste, als es noch Grenzen gab und die Briefe hängen blieben. Denk daran, als man sich wochenlang nicht sah und dennoch nicht an der Liebe gezweifelt hat. Ja. Aber wie soll ich denn mit der Kutsche fahren, wenn es längst Flugzeuge gibt? Warum vertraust du ihr nicht einfach? Vertrauen? Was ist das denn? Welches Vertrauen? Sie missbraucht doch gerade mein Vertrauen. Nein, sie reitet es kaputt. Mein schönes, grünes, frisches Vertrauen. Sie beweist doch gerade, dass ich ihr besser nicht vertrauen sollte. Sie führt doch gerade diesen Machtkampf, diesen Wettkampf, diesen überhaupt Kampf. Hörst du das nicht? Was denn bitte schön? Ich höre nur WhatsApps, die nicht eingehen. Stellt euch vor, ich höre Phantom-WhatsApps. Sie vertraut dir ohne eine WhatsApp. Und sie vertraut darauf, dass es euch auch ohne WhatsApp gibt. Sie besteht sogar darauf, ganz ohne Beweis. Sie also will das Vertrauen. Gut, aber ich will den Beweis. Hörst du das wirklich nicht? Was? Das Klingeln an der Tür, Mann. Welches Klingeln? Wie lange willst du eigentlich noch warten, bis du ihr öffnest? Nimm mich doch in den Arm. Oder streich mir über den Kopf und dann bin ich auch bereit, dir weiter zuzuhören. Komm her. Weißt du, Menschen kommen darüber hinweg. Ne? Jeder kommt irgendwann darüber hinweg. Ja, aber die Gefühle kommen ja mit den Gedanken. Denk einfach nicht mehr an mich. Und halt mich doch. Wenn du mir schon sagst, ich soll nicht mehr an dich denken. Weißt du, Schmerz tut nur weh, solange er da ist. Versprichst du mir das? Ich verspreche dir, wenn er vergangen ist, ist er vergessen. Eigentlich haben wir uns die meiste Zeit nur bewiesen, wie unabhängig wir sind. Und jetzt? Ja, beweisen wir, dass wir uns lieben. Wo geht sie denn hin, wenn sie wieder geht, die Liebe? Geht sie über die Wiesen und Felder davon und verschwindet im Wald? Du sagst nichts. Und ich schau dich an. Ja, wenn sie doch da ist, warum fragen, wo sie einmal hingehen wird, höre ich dich flüstern. Und da sehe ich sie da. Auf deiner Nasenspitze sehe ich sie lächeln. Warum sie nur lächelt, frage ich dich und sehe dir in die Augen. Und da sehe ich sie schon wieder. Sie funkelt, diesmal funkelt sie. Sie funkelt auf deinen Augen. Nein. Warte. Sie funkelt aus deinen Augen oder funkelt sie in deinen Augen? Schließ sie nicht. Warum schließt du sie? Hey. Deine Augen lächeln, wenn du sie schließt. Und plötzlich sehe ich sie in deinen Mundwinkeln, in deinen kleinen Mundfältchen. Kann die Liebe vielleicht ein Mundfältchen sein? Du machst die Augen wieder auf, siehst mich an. Was siehst du denn in meinem Gesicht? Hä? Du siehst sie auch? Auf meiner Nase? Echt? Wir sehen uns an, wie vielleicht die ersten Menschen sich angesehen haben. Wie vielleicht King Kong und Anne sich angesehen haben. Du wirst ernst. Ganz ernst. Ich werde auch ernst. Nur deine Mundfältchen lächeln wie Vertraute und sagen: Hab keine Angst. Angst? Wir werden ein bisschen heilig, ehrfürchtig, sagst du. Und machst die Augen einen Schlitz weit auf. Aber nur ein bisschen. Wenn wir lieben, von Maxi Obexer. Mit Ricarda Seyfried, David Formweg, Theresa Affolter, Hassan Akusch, Marek Harloff und Birte Schnöing. Technische Realisation: Matthias Fischenich und Mechthild Austermann. Besetzung: Stefan Cordes. Regieassistenz: Sandra Riedmeier. Regie: Gerrit Bohms. Dramaturgie: Isabel Platthaus. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020.